Und denn der Sound hier ist Chefsache. Mein Flow entspannt wie Cash auf Tasche. Was will ich mit ner Bewerbungsmappe, wenn ich mich mit Werfen von Werben bewerben kann? Da mach ich doch eher ne Bewerbungsplatte. Die Niveau-Latte wird aus allen Angeln gerissen, wie entzündete Blinddarme vor Sachsen oder Fische durch Anwesenheit von Katzen, denen du nicht trauen kannst, als wärst du kein Standesbeamter oder Kapitän auf Seemann. Du bist eher der Seemann unterm Kapitän. Mann, im Alleingang zeig ich jedem, was ich kann. Und das hier ist gerade erst der Anfang. Es geht immer pam, pam, pam, als wär ich Detlef die Soest. Zerstör Beats wie Koksnasen. Einatmen, rauskicken, anhören und aufatmen. Hey, wenn dir mal die Luft wegbleibt, deine Kraft nicht reicht, ist ein Pickup und Pumpmuchi scheiß. Danach fühlst du dich wie der Sohn von Zeus, wie der Sohn von Zeus. Es ist Mokiton am Mike. Wenn dir mal die Luft wegbleibt, deine Kraft nicht reicht, ist ein Pickup und Pumpmuchi scheiß. Danach fühlst du dich wie der Sohn von Zeus, wie der Sohn von Zeus. Hey, das Feuer in mir gleicht einem Buschbrand. Kiff lediglich für mehr Soul, fickende Kuschblanz. Falls ich mich noch nicht die ganze Nacht damit beschäftigt hab, bin ich sonntags um 8 wach und fang an zu schreiben. Guck, Mokiton kickt die Vocals, die wie ein Puck übern Beat sliden. Rap-Acts werden zerfetzt wie Meisen in den Turbinen meines Privatjets beim Starten und Landen. Was ist los jetzt? Mein Rap ist so komplex, dass du völlig perplex daneben stehst, am Kopf kratzt und denkst, was zur Hölle ist da denn bitte los, Digga? Erster Track, der gerackt wird und dann so ein sickes Reime-Gewitter. Mr. Mochi mit der Sub für schwer heiße Reime, die fackeln wie Benzinkanister. Kopfnicker, dicker Killer wie Quicksilver. Hey, wenn dir mal die Luft wegbleibt, deine Kraft nicht reicht, ist ein Pickup und Pump Mochi scheiß. Danach fühlst du dich wie der Sohn von Zeus, wie der Sohn von Zeus. Es ist Mokiton am Mic. Wenn dir deine Luft wegbleibt, deine Kraft nicht reicht, ist ein Pickup und Pump Mochi scheiß. Danach fühlst du dich wie der Sohn von Zeus, wie der Sohn von Zeus. Yes, yo, von dem, was mein Schädel produziert, bin ich selbst fasziniert. Hab jetzt ein Jahr trainiert, meine Gedanken auf Flows, Technik und Message fokussiert. Noch mehr trainiert, Wände beschmiert und Sturmkästen signiert. Aber keine Zeit zu stoppen, es geht weiter. Rauch mir ein und fahr mal breiter entgegengesetzt. Auf Einbahnstraßen weiter, Mitarbeiter von der Telekom platt. Und qualifiziertes Pack. Hey, Fakt ist mein Style, flash wie Nachos in Kinos. Sachtlos, nicht machtlos, geh ich auf Rapper wie Förster auf Bäume mit ner Axt los. Denn im Gegensatz zu mir selbst ein Metronom taktlos. Ich weiß, ihr würdet gern abflown wie ein Floß. Aber ich fuck euch aus, zerbrech euch wie Tacos, damit ihr besser in Käse depasst. Labert über Knast, dabei solltet ihr besser über Kastanien, Männchen, Palavern. Eure fetten Karren stehen auf ner Kartbahn. Ich flow ab wie Tarzan, aber hey, ihr könnt halt Kart fahren. Kill den Beat gesmoothter als ein Lego anlegt. Stets der Shit, wie rum du's auch drehst. Ich knetz mir ein dickes Trapez und bin lazy. Bring mir deine Lady, dein Baby. Und nach ner Nacht auf dem King wird sie zum Tagträumer wie JD.